der Privatsekretär des Staatssekretärs. Und von Bord, das Fallreep herunter, kam die Frau, die er für Sarah Klein gehalten hatte. Es war Angelika Rosetti. Ich sah die Frau nun aus größerer Nähe. Die Imitation, falls eine solche überhaupt beabsichtigt war, war recht plump. Aber die Absicht war eindeutig. Haarschnitt wie Louise Brooks, weiß gepudertes Gesicht, schieferblaues Sommerkostüm im Militärlook. Das einzig Echte an ihr war der Ring mit dem wasserhellen Stein an ihrer Hand. Nur die Fassung war eine andere. Angelika und ihr Mann bestiegen eine Cadillac-Limousine und bogen geradewegs auf den Freeway nach Houston ein. Felix in seinem Pinto immer hinter ihnen her. Die Limousine hielt vor der weißen Nobelfassade des Hotel Warwick und die Rosettis stiegen aus. Boy, Koffer von Herrn Rosetti geht auf Zimmer 6. Bitte sehr. Ein Zimmer bitte mit Dusche und Blick auf den Swimmingpool. Ist Nummer 8 noch frei? Nummer 8? Ja. Bitte sehr. Der Pool ist übrigens bis 24 Uhr geöffnet. Boy, Gepäck von Herrn Velasquez auf Zimmer 8.